Es ist wie im Vers, du hörst mich und bist geflasht. Ich komm um die Ecke und geb dir dann den Rest. Warum? Weil ich ein gottverdammter Bro bin und nie was anderes sein wollte, wenn ich groß bin. Mit Schild und Dachs betrete ich die Szene, knirsche die Zähne und beobachte die Gegend. Wack MCs kommen schreiend angerannt. Ich hack allen den Kopf ab und wirke leicht entspannt. Lächle über jede Leiche, die unter mir liegt. Kämpf für die Freshness, also pumpe den Shit. Wunder dich nicht, wenn keine Zeitung über mich schreibt. Ich bin halt Untergrund und ein Typ, der brüderlich teilt. Die Ladies war für ihre Scheint, doch drauf gekackt, aufgepasst. Du wärst authentischer, hättest du auf Frau gemacht. Zu aller großer Freude bist du der größte Idiot von heute und besitzt um die Eloquenz einer Vogelscheuche. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt, Digga. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt. Nichts hat sich geändert, alles bleibt beim Alten. Ihr seid keine Rapper und eure Fans könnt ihr behalten. Die scheinen nicht zu schnallen, das sind alle euren Alben. Riecht die Scheiße stauf wie auf einem Plumpsklo in den Alpen. Ich und Rapper, die nicht zu dieser Szene gehören. Wie schwäbische Bauern klingen und reden wie Görn. Oh, ich bin so toll und kann Texte betonen. So zu rappen wie ihr ist gesetzlicher Bucken. Es regt mich auf, dass ihr euch darauf was einbildet. Wir sagen nicht umsonst, dass K.U. die Nummer 1 bildet. Robo braucht euch alle nicht, da die Besten schon am Mic sind. Das sag ich, weil stimmt und nicht nur, weil es tight klingt. Ihr seid Essen wie Säure, nur um Stressen wie Beute. Tut mir einen Gefallen und beendet die Seuche, indem ihr schon heute vom höchsten Gebäude der Stadt springt. Und das zum Wohl aller Leute. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt, Digga. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt, Digga. Ich weiß, dass dich der Scheiß hier flasht. Das sind tight Beats und tight Raps. Der Rest klingt mies und seid versetzt. Dein verschlecht und verdient kein Respekt.